Haben Sie denn etwas anderes zu erwarten, als was den Tagen derer gleicht, die vor Ihnen dahingegangen sind? Sag, so wartet ab. Ich bin mit euch einer von denen, die abwarten.